schaltet es auf stumm, zumindest für die erste Stunde. Gut. Und ich möchte gar nicht mehr Worte verlieren, sondern jetzt direkt ins Thema einsteigen, mehr Fortschritt wagen. Ich habe hier den Koalitionsvertrag noch offen. So heißt er: Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Wenn man diese drei Begriffe den drei Parteien zuordnen, dann steht die FDP mit dem Schlagwort Gleichheit an Freiheit an erster Stelle. Gerechtigkeit würde ich mal der SPD zuordnen, Nachhaltigkeit die Grünen. Steht am Schluss, verhält es sich auch so? Stehen die Grünen mit diesem Koalitionsvertrag eher am Ende im Abseits? Hat sich die FDP da vorgedrängelt? Ich möchte das Wort an Lothar geben und sozusagen dafür mal um eine allgemeine Einschätzung beten. Nicht zufällig heißt ja der Titel dieser Veranstaltung heute auch: Die Grünen in der Falle? Fragezeichen. Lothar. Ja, hi, guten Abend allerseits. Zunächst mal muss man der Fairness halber auch sagen, dass diese Ampelregierung natürlich auch eine Reihe von Verbesserungen bringen wird, von dringend notwendigen Verbesserungen. Also ja. Es ist absehbar, dieser diskriminierende 219a wird abgeschafft werden, dieses diskriminierende Transsexuellengesetz wird abgeschafft werden. Es wird Liberalisierungen geben, dringend notwendige im Familienabstammungs- auch Staatsbürgerschaftsrecht. Das alles ist durchaus bedeutsam und da haben sicher auch die Grünen einen wichtigen Anteil dran. Es ist also, und das ist mir auch wichtig, es ist nicht egal, wer regiert und nach welcher Richtung die Spielräume genutzt werden, die Politik heute noch hat. Nun ist es aber so, dass bei existenziellen Zukunftsfragen die Spielräume der Politik immer geringer werden. Denn wir sind nun mal Gefangene einer Wirtschaftsweise, deren Lebenselixier ewiges Wachstum, steigende Aktienkurse und permanente Geldvermehrung ist. Und dieses ihr Lebenselixier bringt multiple Krisen hervor, die mit ihren eigenen Mitteln nicht gelöst werden können. Klima, Corona, Wohnen, Renten, Migration, wo wollen wir aufhören? Also fast alle Parteien versprechen ja mittlerweile einen grünen Kapitalismus, also sie nennen es ökologische Marktwirtschaft. Und das ist ja schon lange kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen mehr. Trotzdem werden die Grünen weitaus mehr als jede andere politische Kraft mit diesem Versprechen identifiziert. Und das ist nun mal ein ganz besonderes Pech für die Grünen. Denn wenn die Illusionen über den grünen Kapitalismus platzen, und das werden sie, dann bleibt das an niemanden so sehr hängen wie an den Grünen. Malen wir mal ein Szenario. Und ich glaube, dass dieses Szenario auch nicht wenige in den Grünen und ihrem Umfeld sich gewünscht haben, darauf gehofft haben, wohl auch in der Parteiführung selbst. Und ich selbst hätte das auch gut gefunden. Also nehmen wir mal an, die Umfragewerte, die die Grünen kurzfristig als stärkste Partei sahen, hätten sich stabilisiert. Die Grünen hätten die Kanzlerin in einer grün-rot-roten Bundesregierung gestellt und, jetzt kommt das Wichtigste, die Klimaschutzbewegung hätte deswegen nicht etwa die Hände in den Schoß gelegt, sondern erst recht aufgedreht und weiter an Breite und Einfluss gewonnen. Vielleicht hätte eine solche Regierung ein Stück weit in eine bessere Richtung vor sich her getrieben werden können. Dass übrigens der Chef des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall im Juni das Wahlprogramm der Grünen als Sozialismus pur bezeichnet hat, das hat er natürlich selbst nicht geglaubt, aber sein Alarmismus im Sommer gibt doch einen Hinweis auf die kurzzeitige Angst in bestimmten Kreisen vor einem solchen Szenario. Tja, das Wahlergebnis war eine krachende Niederlage für die Grünen und nun sitzen sie in der Falle. Sie können es sich schlicht nicht leisten, diesmal diejenigen zu sein, die lieber nicht regieren, als schlecht regieren wollen. Dafür sind sie schon lange viel zu staatstragend und im Politikbetrieb integriert. Die FAZ kommentierte kürzlich, so richtig Freude kommt nur bei der FDP auf. Klar. Welches Problem sollte die Partei des offen zur Schau getragenen Ellenbogen-Egoismus auch haben? Sie redet sich schon immer die Welt schön mit Ideologie und ansonsten bedient sie nach Kräften ihr Klientel. Die Grünen haben es da wesentlich schwerer. Denn sie und ihre Anhängerschaft treibt der Wunsch nach einer humanen, menschen- und naturverträglichen Welt an. Die Unmöglichkeit, diese Ziele im Rahmen der Marktwirtschaft zu erreichen, muss die Grünen früher oder später zerreißen. Das Echo der Klimaschutzbewegung auf den Koalitionsvertrag ist eindeutig negativ, mit guten Gründen. Nicht nur kein Finanzministerium und kein Verkehrsministerium, sondern beide gleich auch noch an gelbe Kapitalismusextremisten. Die Grünen werden vorgeführt, schon bevor das Regieren losgeht. Veto für die Finanzen, kein Veto fürs Klima. So ließe sich Kapitalismus auch beschreiben. Und der zukünftige FDP-Verkehrsminister macht schon vor der Kanzlerwahl in eindeutig provokativer Absicht einen auf Ich will Spaß, ich gebe Gas. Und die SPD setzt noch einen drauf. Keine Steuererhöhung für Dieselkraftstoff. Die Grünen dürfen sich gleich schon mal an das gewöhnen, was ihnen in den nächsten Jahren bevorsteht. Lindner hat es ja ganz gut auf den Punkt gebracht. Zitat: Zwar setzt sich diese Regierung ambitionierte Ziele, aber sie verschafft sich gleichzeitig die Legitimation für die im Regierungshandeln unvermeidliche Anpassung an die Wirklichkeit. Scholz und Lindner werden die Grünen und übrigens auch die Jusos am Nasenring durch die Manege führen. Sie werden immer wieder vor der Frage stehen, doch ihre eigene Regierung nicht schürzen zu können und deswegen Kröte um Kröte schlucken müssen. Die Aussichten für FDP und SPD, eine derart in der Falle sitzende grüne Partei dezimieren und sie so lästiger politischer Konkurrenz entledigen zu können, sind nicht gering. Ich befürchte, es wird ein Drama für die Grünen. Ich hoffe, ich werde nicht recht behalten. Helfen könnte da nur noch eine Klimaschutzbewegung, die so stark wird, dass sie die Grünen zu re-radikalisieren vermag. Soweit. Du hast es angesprochen. In Widerstand regt sich sowohl in der Partei und gerade in den Jugendverbänden, sowohl die grüne Jugend als auch die Jusos haben ja eher leise als laute Kritik geübt. Die übrigen drei in der Runde, könnt ihr euch Lothar anschließen? Also von der Grundausrichtung fürchte ich, dass der Lothar recht hat, also mit seiner Einschätzung, dass da die Grünen in einer sehr undankbaren Rolle drin sind. Das ist indes ja auch keine besonders originelle Einschätzung. Ich habe letzthin irgendwie die Tagesschau oder Tagesthemen geguckt und da haben sie fast den Titel unserer Veranstaltung übernommen. Da hieß es, dass die Ampel gelb blinken würde, also auch diese komische Farbenmetapher. Insofern ist es mit Händen zu greifen, also dass da das ein schöner Fehlstart ist. Die Frage ist halt, woran liegt es? Ist es nur der Wahlkampf gewesen oder ist da es nicht schon die Rechnung für eine grundlegende Fehlorientierung, dass man halt sich festgelegt hat, sich an die Quadratur des Kreises zu machen und die Schäden des Kapitalismus und der Warengesellschaft mit warengesellschaftlichen Mitteln zu regulieren und zu lösen? Und dann natürlich noch in der Kombination mit der Kapitalismuspartei pur, also sprich den FDP, da ist halt diese Zuspitzung noch einmal durch die Konstellation verschärft, das ist klar. Und Das ist gleichzeitig, finde ich, auch ein interessantes Experiment, was da passiert. Was meinst du mit Experiment? Na, mit Experiment meine ich FDP und Grüne, die sind ja irgendwie gar nicht so weit jetzt schon von der sozialen Basis auseinander. Das sind halt irgendwie die die zwei Geisteszustände der Mittelschicht. Auf der einen Seite das der zynische Interessenstandpunkt, leckt mich am Arsch. Ich setze meine Privatinteressen durch, was eure Armut kotzt mich an. Und auf der anderen Seite halt auch der Mittelstandsstandpunkt, aber halt mit Menschenrecht, Moral und dem ganzen Brimborium. Und mehr als Brimborium. Das ist mehr als Brimborium. Gut. Ja. Aber das ist eben ein Spannungsbogen, der da innerhalb eines Milieus auch, also quasi eine Schicht in zwei Milieus spaltet. Okay, ja, also da gebe ich dir im Prinzip recht, wobei ich auch, wie Lothar sagen will, ist schon ein bisschen mehr als nur quasi, wie hast du gesagt, Moralsoße oder so ähnlich. Es ist ja schon diese Absicht, also es ist ja die Absicht, was zu ändern, die kann man auch im grünen Wahlprogramm durchaus erkennen. Aber eben, wie schon gesagt wurde, also eben Quadratur des Kreises. Ne? Also es soll innerhalb der Marktwirtschaft, ökologische Marktwirtschaft, soll das Problem gelöst werden. Und also die ökologische Frage gelöst werden. Und das ist halt einfach nicht möglich. Und insofern stoßen da die Grünen gerade mit der FDP gewissermaßen auf den Gegenpol, der knallhart diese Marktwirtschaftslogik vertritt. Und also meine These wäre da, ich kann da gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, dass das dann quasi vorprogrammiert ist. Sie sind quasi schon auf diese Bahn geraten und da kann man dann eigentlich nur noch ausrutschen. Lass uns da gleich hingehen. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir da hinspringen. Lothar, du hast von Re-Radikalisierung gesprochen. Da muss ja dann erstmal eine Entradikalisierung stattgefunden haben. Siehst du die jetzt im Nachgang, nach dem Wahlkampf, in den Koalitionsverhandlungen? Oder siehst du die schon vorher, während der Wahlkampfphase, dass da eigentlich schon eine Entradikalisierung, diese Hinwendung zu marktwirtschaftlichen Mitteln, verortest du die da schon oder sagst du, naja, da, wie sie sich da gegeben haben, da sah das eigentlich noch ganz gut aus? Nee, also die Grünen haben es, wenn man sich die ganze Geschichte der Grünen Partei anguckt, dann hat sie ja schon mal, sie hatte verschiedene Wurzeln und so, aber sie war doch mal deutlich radikaler und zwar im guten Sinne, also von an die Wurzel gehen. Also Kapitalismuskritik war jedenfalls eine Zeit lang, und zwar eine relativ fundierte Kapitalismuskritik auch eine Zeit lang in der Grünen Partei, in dieser Anfangszeit jedenfalls deutlich stärker vertreten, als sie im Laufe der Zeit immer wurde, immer in dem Maße, wie sie sich in die Staatsapparat und Politikbetrieb integriert hat. Dazu muss man aber auch sagen, wir haben immer wieder, und da ist es, fällt es mir auch schwer, von den Grünen, auch heute von den Grünen zu reden, weil ich weiß, dass es das auch immer wieder, gerade über die grüne Jugend, aber nicht nur dort, aber besonders über die grüne Jugend, immer wieder ein Zustrom, und der hält bis heute an, von jüngeren und durchaus sehr kapitalismuskritischen Kräften auch in diese Partei stattfindet. Und zwar, ich habe jetzt auch nicht den Überblick, aber ich habe hier und da ein bisschen Einblick und so, also nach meinem Dafürhalten, nach meiner Wahrnehmung, gibt es nicht wenige ziemlich reflektierte KapitalismuskritikerInnen, gerade unter jüngeren Grünen. Die Frage ist eben, welche Einflussmöglichkeiten sie auf Dauer noch haben. Und die Frage ist, wie frustriert werden sie werden? Und die Frage ist, was passiert mit denen? Das ist im Grunde genau dieselbe Frage für die Jusos auch. Werden sie, wie so viele Generationen vorher schon, irgendwann frustriert aufgeben? und sich zurückziehen? Werden sie resignieren? Werden sie sich anpassen? Wird der Juso, der jetzt vor 2 Tagen den Scholz so treffend vorgeführt hat, indem er ihm, dem Scholz, vorgelesen hat, was er vor 30 Jahren als radikaler Juso mal gegen Kapitalismus gesagt hat, wird dieser junge Juso in 30 Jahren auch so ein Scholz werden? Oder ist es möglich, dass es eine Bewegung gibt, die das verhindert und die kapitalismuskritischen Kräften in diesen Parteien auch die Chance gibt, wirklich wirksam zu werden? Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Aber das, was man dafür tun kann, sollte man dafür tun. Ja. Okay, lass uns in das erste Thema reingucken, wo du sagst, man kann nicht von den Grünen sprechen, ist sicherlich so. Was aber den Grünen immer noch definitiv zugeschrieben wird, ist, dass sie die Klimapartei ist, also die Partei, die sich das Klimathema am ärgsten zumindest vorgenommen hat. Die Regierung möchte eine Klimaregierung sein. Und wenn man in das in den Koalitionsvertrag reinguckt, liest man allerdings in erster Linie von einer CO2-Bepreisung, von einem Starkmachen für den Emissionshandel, von neuen Technologien, etwa Wasserstoff. Das war immer ein ganz großes Narrativ im Wahlkampf der FDP. Die Beschlüsse also im Vertrag lesen sich eher nach dem FDP-Programm als nach dem der Grünen. Norbert, wie siehst du das? Ja, das schätze ich im Prinzip auch so ein. Ich habe mir das Wahlprogramm der Grünen mal angeschaut, auch schon vor längerer Zeit. Es gab da auch Diskussionen über das neue Grundsatzprogramm, die ich auch so ein bisschen mitverfolgt habe. Und dieses neue Grundsatzprogramm ging ja auch dann ins Wahlprogramm mit ein. Und das ist durchaus so ein Sammelsurium an Vorschlägen, wo auch durchaus interessante Sachen drin sind. Also sowas wie wirklich die Infrastruktur, Verkehr umbauen durch staatliche Maßnahmen, den Autoverkehr zurückdrängen, auch sowas wie genossenschaftliche Formen des Wohnens fördern und so weiter. Von alledem findet sich halt jetzt relativ wenig im Koalitionsvertrag. Und da könnten wir jetzt sagen, okay, die mussten da Zugeständnisse machen, aber was ich eigentlich am problematischsten finde oder was eigentlich schon vorbereitet hat, meiner Ansicht nach, ist der Wahlkampf. Also was da aus diesem Wahlprogramm in den Vordergrund gestellt wurde, war im Grunde einmal so ganz allgemeine Phrasen. Ja, also da wurde von wir sind für die Umwelt oder was auch immer oder wirklich so ziemlich inhaltsleere Parolen. Oder dann eben solche Instrumente, die sehr marktwirtschaftlich orientiert sind. Also wie du schon gesagt hast, Daniel, über die CO2-Steuer wurde ja sehr viel diskutiert. Das wurde auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. War dann auch gleich für die Grünen so ein Thema, wo sie in die Defensive geraten sind, weil immer diese soziale Frage natürlich damit verbunden ist. Interessanterweise ist das durchaus thematisiert in dem Wahlprogramm, wo gesagt wird, ja, also CO2-Preis ist problematisch wegen dieser sozialen Unwucht und da muss man umverteilen und andere Maßnahmen ergreifen, um diese soziale Ungleichheit nicht zu verschärfen. Es ist auch eine große Skepsis gegenüber dem Emissionshandel im Wahlprogramm deutlich. Ja, also dieser Emissionshandel, der wird ja auch sehr, sehr, sehr gehypt, insbesondere bei der FDP, als das marktwirtschaftliche Instrument. Also wenn man sich im Gegenzug zum grünen Wahlprogramm, das FDP-Wahlprogramm anguckt, alles, was da zu Klima steht, wir lösen das alles mit Emissionshandel. Mit Zertifikaten. Ja, also dass dann Emissionszertifikate gehandelt werden, das wirkt sich dann auf den Preis auf und dann löst sich das alles im Wohlgefallen auf, weil ja die Unternehmen und die KonsumentInnen alle auf die Preissignale reagieren. Und wobei es ist ja längst bekannt, dass dieser Emissionshandel, dieser Handel mit Emissionszertifikaten, dass der überhaupt nicht die Steuerungswirkung hat, die ihm zugeschrieben wird, weil die Preise extrem schwanken aufgrund von, weil die ja börsennotiert sind und alle möglichen Faktoren mit reinspielen, dass diese berühmten Preissignale überhaupt nicht wirken. Und das Ähnliches gilt ja auch für die CO2-Steuer. Die ist etwas zielgenauer, weil die Preise nicht noch irgendwie über die Börse verzerrt werden, sondern sich dann niederschlagen in den Produkten. Aber auch das ist letztlich ein Marktinstrument, ja, wo es drauf setzt, dass die Preise den Markt dann steuern. Und es gibt ja auch da auch sehr viel Kritik an der CO2-Bepreisung, die ich auch teile, dass die berühmte Lenkungswirkung überhaupt nicht erzielt wird. Weil die es sich leisten können, die geben halt das Geld aus. Und die es sich nicht leisten können, müssen entweder sparen oder kriegen irgendeine Kompensation. Die sind aber sowieso diejenigen mit dem geringen Einkommen, die ja den kleinsten ökologischen Fußabdruck haben. Ja, also diese Steuerungswirkung ist minimal oder ist jedenfalls verhältnismäßig gering. Sie ist wahrscheinlich schon da. Das heißt, eigentlich müsste, wenn überhaupt systemimmanent etwas verändert werden soll, müsste ganz gezielt staatliche Maßnahmen ergriffen werden. Verbote einerseits, Ausbau der Infrastruktur im Verkehr, im Energiesektor, im Wohnbereich, also Isolierung von Gebäuden und so weiter, Wärmepumpen etc. pp. Also das müsste massiv angegangen werden. Das findet sich im Koalitionsvertrag immer nur so in homöopathischen Dosen. Das ist schon erwähnt, aber es ist sehr allgemein gehalten. Man kann davon ausgehen, dass wenig davon umgesetzt wird. Das ist auf jeden Fall nicht der Schwerpunkt. Auf keinen Fall ist das der Schwerpunkt. Und das war eben bei den Grünen schon im Wahlkampf der Fall. Also das eigentlich eine ungeheure Zurückhaltung, man hat sozusagen eine Angst gespürt oder vielleicht ist es auch die Überzeugung, dass der Staat eben nicht so eingreifen soll. Ja, und ich finde, sie hätten durchaus, wenn der Wille da gewesen wäre, den Schwung nutzen können, der ja da war von der Klimabewegung, um solche Forderungen in den Vordergrund zu stellen. Also wirklich den Verkehr radikal umzubauen. Radikal ist übertrieben, aber halt im Sinne dessen, was ein Spielraum ist innerhalb des Systems. Es gibt ja Spielräume. Man kann den Autoverkehr aus den Städten herausdrängen. Man kann den öffentlichen Verkehr ausbauen und so weiter. All das wird aber nicht passieren. Im Verkehr sowieso nicht, weil die Dinge, die festgehalten sind im Koalitionsvertrag, so allgemein sind, dass ein FDP-Verkehrsminister das garantiert nicht umsetzen wird. Ja, also ein paar Dinge werden sicher passieren, aber gerade da, wo es drauf ankäme, also Verkehr ist ja neben der Energie und dem Wohnbereich einer der zentralen Sektoren, wo im Sinne von Klimaschutz agiert werden könnte, und da wird fast gar nichts passieren. Ich denke, dass da so eine Problematik, was hier den Grünen gewissermaßen auf die Füße gefallen ist, jetzt in den Koalitionsverhandlungen, ist, dass sie vorher schon, jedenfalls die Ton angeben, vorher schon so marktwirtschaftlich orientiert war, also dass sie gewissermaßen schon auf der Rutschbahn drauf waren. Ja, wenn dann eine Partei kommt, die so radikale marktwirtschaftliche Positionen vertritt wie die FDP und auch noch eine starke Verhandlungsposition hat, dann passiert eben das, was passiert ist. Ergänzung von den anderen oder Widerspruch? Es wird nichts passieren, zumindest nichts Wesentliches. Eigentlich müsste man hoffen, dass diese Koalition möglichst schnell zerbricht, damit eine sich bis dahin hoffentlich erstarkende Klimabewegung dann, dass das Ruder rumreißt, zumindest bei den Grünen. Jetzt, Ernst Lohoff, du guckst so skeptisch. Ja, die Grundeinschätzung teile ich leider auch vom Norbert. Also, dass da in entscheidenden Bereichen eben das Heft aus der Hand genommen oder schon abgegeben ist. Ja. Also, das. Wenn man sich den Koalitionsvertrag an dem Punkt durchschaut, gerade Verkehr, das ist ja jetzt nicht nur die merkwürdige personelle Besetzung, dass man das Verkehrsministerium einen FDPler überlässt, sondern auch was Verkehrswende umfasst, das ist eben die Fortschreibung des Individualverkehrs mit veränderten Antriebsaggregat. Das ist eben weg vom Verbrennungsmotor. Der ganze Schwachsinn des Individualverkehrs ist kein Millimeter thematisiert. Also das ist da eine Autofahrerpartei, die eben jetzt auf alternativen Antriebe umsteigt, die hat sich da gerade an diesem zentralen Punkt durchgesetzt. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo eine breite Mobilisierung und eine breite Diskussion ja in der Öffentlichkeit auch da war und wo eine Politik, eine Parteipolitik diese Elemente hätte auch aufgreifen und politisch transformieren können. Also da hätte es eine Resonanz geben können. Und das finde ich ziemlich ärgerlich, also dass auf dem Gebiet man dermaßen, also ich hätte jetzt von der Konstellation nicht die Weltrevolution erwartet, beileibe nicht, aber dass da zumindest gewisse Umorientierung, was die Verkehrspolitik angeht, also auch auf die Schiene und dergleichen, das ist aber eben, wird zwar gesellschaftlich breit diskutiert, findet sich aber in dem Programm nicht wieder. Und das ist eine katastrophal eigentlich. Naja, man muss jetzt schon sagen, dass natürlich deutlich mehr Mittel in die Schiene fließen sollen. Das steht schon auch drin. Was der Ich will Spaß, ich will Gas, ich gebe Gas, Verkehrsminister das macht, steht noch in den Sternen, aber es steht jedenfalls im Programm, dass deutlich mehr Mittel in die Schiene fließen sollen. Na, wie dem auch sei, das sind jedenfalls die Punkte, wo, denke ich, die Kritik, also auch die gesellschaftliche Kritik ansetzen muss und was ja auch von diversen Verbänden pro Bahn auch bereits thematisiert wurde. Und diese Debatte, die muss halt dann von außen geführt werden. Mal gucken, ob dann man da einen Zangangriff hinkriegt, also von der innergrünen Opposition und den außerparlamentarischen Druck. Also ich meine, eins gehört aber schon auch noch dazu. Ich sehe das auch so. Sie hätten viel offensiver sein können und auch müssen. Aber es gehört immer auch das Wählerinnenvolk dazu. Und es gibt schon eine lange Erfahrung der Grünen, dass sie in Umfragen vor Wahlen immer deutlich besser abschneiden als dann bei der Wahl selbst. Jetzt, wenn man mal von der Landespolitik in Baden-Württemberg absieht, das hat ein paar Besonderheiten, aber so im Allgemeinen gilt das. Und ich neige zur Interpretation, dass das auch damit zu tun hat, dass die Grünen, egal ob sie nun wirklich dafür stehen, aber eben in Massenbewusstsein doch auch für eine Änderung der Lebensweise stehen. Und wenn du die Umfragen, sind sie für, was weiß ich, ökologisch sind alle dafür, aber wehe, es geht darum, dass ich meine eigene Lebensweise ändern soll. Und insofern gibt es natürlich auch dieses objektive Problem, was mit der Wählerinnenschaft zu tun hat. Nicht wenige haben dann vielleicht auch wieder mal kalte Füße gekriegt, wenn es ernst wird. Also diese Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Haltung, ist natürlich auch ein ganz objektives Problem, nicht nur für die Grüne Partei, sondern auch für die Klimaschutzbewegung ganz konkret. Ich glaube, das gehört mit dazu zur Beurteilung der Falle, in der die Grünen sind. Und da schließt sich unser nächstes Schwerpunktthema dran an, neben Klima oder eins der möglichen Folgen eines ernstgenommenen Klimaschutzes kann sein, dass gewisse finanzielle Belastungen auf bestimmte Menschen oder bestimmte Menschengruppen, Bevölkerungsgruppen zukommen. Die soziale Frage schließt sich direkt an die Klimafrage an. Was man da in den, ich glaube, ersten Zeilen zu diesen Abschnitten liest, ist, dass Hartz IV angegangen werden soll, mehr als dass es umbenannt wird in Bürgergeld. würde ich mal behaupten, steht noch nicht drin. Ich habe noch nicht im Detail reingelesen. Peter, du hattest dich eben schon mal kurz entmutet, weil du was sagen wolltest. Jetzt hast du das Wort, um hierauf einzugehen. Ja gut, dann gehe ich mal auf das Thema Hartz IV ein, beziehungsweise vielleicht Sozialstaat im Allgemeinen, aber schwerpunktmäßig das Thema Hartz IV. Also die Umbenennung in Bürgergeld hat natürlich erstmal einen kosmetischen Charakter. Aber darüber hinaus gibt es doch einige, auch wenige, aber immerhin zu benennende positive Momente. Also es gibt schon Veränderungen. Und zwar, dass zum Beispiel in den ersten beiden Jahren des Bezugs von Hartz IV weder das Vermögen noch die Wohnungsgröße geprüft werden soll. Bisher ist es ja so, dass man, um Hartz IV beziehen zu können, muss man ja praktisch sein gesamtes Vermögen ausgeben, bis auf einen gewissen altersabhängigen Schonbetrag. Das wird also gewissermaßen für die ersten beiden Jahre des Bezugs aufgeweicht. Ferner sollen die Zuverdienstmöglichkeiten für Hartz IV-Empfänger verbessert werden. Also, dass man nur nicht beispielsweise bei einem 1-Euro-Job, das ist im Moment, kann man bis zu 165 Euro behalten, der 450, die man einnehmen kann. Oder aber auch, was ich übrigens auch für einen sehr wichtigen Punkt halte, dass die Jobs Jugendlicher nicht mehr angerechnet werden auf die Bedarfsgemeinschaft. Das war früher so oder ist im Moment noch so, wenn Familien Hartz IV beziehen und sagen wir mal, ein Kind dieser Familie will sein Taschengeld aufbessern und trägt Zeitungen aus, dann wird das sofort auf die Hartz-IV-Bezüge der Familie angerechnet und praktisch vollkommen wieder abgezogen, was natürlich ein Unding ist. Es soll angedacht sind auch bessere Weiterbildungsmöglichkeiten für Hartz-IV-Bezieher. Na, schauen wir mal, was daraus wird. Die Energiekosten sollen anders berechnet werden. Das ist natürlich sehr vage, ob das dann wirklich besser wird, das muss man dann sehen. Und es soll, ganz wichtiger Punkt, eine Kindergrundsicherung eingeführt werden. Also dass für die Kinder nicht einfach nur bestimmte Bruchteile der Bezüge, die Erwachsene bekommen sollen, angerechnet werden, was dann eigentlich immer zu wenig ist. Also der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich, dass Kinder sowas wie kleinere Erwachsene sind und deswegen anteilsmäßig weniger brauchen. Faktisch ist ja genau das Gegenteil der Fall, weil, um nur ein Beispiel zu nennen, Kinder ja ständig aus ihrer Kleidung herauswachsen und ständig neue gekauft werden muss. Also Kinder haben eigentlich einen höheren Bedarf als die Erwachsene. Das wird hoffentlich korrigiert, zumindest ist es angedacht. Es gibt aber auch negative Punkte bei Hartz IV. Künftig soll es auch wieder Sanktionen geben, wobei man sagen muss, im Moment gibt es ja ein Sanktionsmoratorium, aber im Jahr 2023, spätestens und wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres schon, also im Laufe des Jahres 2022, werden die Sanktionen wahrscheinlich wieder eingeführt. Und dann werden wahrscheinlich wieder 30% vom Abzug des Existenzminimums möglich sein, was an sich schon Unding ist, weil das Minimum ist nun mal das Minimum. Davon dürfte eigentlich nichts abgezogen werden. Aber nun ja, da das selbst das Bundesverfassungsgericht zulässt, wird es wohl dabei bleiben. Und da ist auch von der Ampelkoalition keine Veränderung zu erwarten. Und ein weiterer sehr negativer Punkt ist, dass der Hartz-IV-Satz absehbar nicht verändert wird. Abgesehen von diesen ganz minimalen jährlichen Steigerungen, zum Beispiel soll ja ab Januar 2022 der Hartz-IV-Satz von 446 Euro auf 449 erhöht werden. Das sind, wenn man das mal umrechnet, 0,67%, also etwas über 0,5. Und das bei einer Inflation, die 10-mal so hoch ist, nämlich 5% beträgt im Moment. Also die aktuellste Zahl habe ich heute gehört, das sind 5%, Tendenz vielleicht eher sogar noch ein bisschen mehr. Wenn man das jetzt mal auf den Punkt bringt, was jetzt diese Änderungen, also wenn man diese Änderungen auf einen Nenner bringen will, dann kann man eigentlich dazu sagen, es wird der sogenannte aktivierende Sozialstaat, daran wird festgehalten. Also was man sieht, und ich denke, da hat auch die FDP der Geschichte vor allem einen großen Stempel aufgedrückt, dass sozusagen leistungsbejahende Elemente bei Hartz IV eingeführt bzw. ausgebaut werden. Einer der größten Webfehler von Hartz IV war ja, dass praktisch die Lebensleistung, sobald man Hartz IV bezieht, sozusagen annulliert wird. Also man muss ja praktisch sein gesamtes Vermögen aufbrauchen und so. Man fängt praktisch wieder bei Null an. Und jetzt ist es so, dass quasi die Lebensleistung zumindest noch eine gewisse Zeit sozusagen eine gewisse Anerkennung findet, indem, wie ich ja schon gesagt habe, die ersten beiden Jahre das Vermögen gar nicht angerechnet wird. Und das finde ich, das ist wirklich richtig gut erkennbare FDP-Handschrift, dass man also sagt, wenn wir bei Hartz IV was ändern, dann eben das, was die Menschen zur Leistung, zur Wiederaufnahme einer Normalbeschäftigung und so weiter anhält. Während sozusagen andere Elemente, der wirklich jämmerlich niedrige Satz zum Beispiel, beibehalten werden. Insofern ändert sich auch nichts am Stigma des Hartz-IV-Bezugs. Also wer Hartz-IV bezieht, ist ja gewissermaßen stigmatisiert. Und daran wird sich auch wirklich nichts ändern. Bleibt zu Hartz-IV vielleicht noch abschließend zu sagen, dass diese Änderungen, die ja jetzt erstmal nur im Koalitionsvertrag skizziert sind, von einer unabhängigen Kommission dann umgesetzt werden soll. Und da wird es dann spannend sein zu sehen, wer sich in dieser Kommission befindet. In der ursprünglichen Kommission waren vor allem Wirtschaftsvertreter und Verwaltungsleute vertreten. Also von, ich meine, als Hartz IV damals eingeführt wurde, Anfang der 2000er Jahre. Es wäre jetzt spannend mal zu sehen, ob da vielleicht auch Betroffene oder zumindest Leute reinkommen, die Betroffenen nahestehen vielleicht. Anwälte oder Menschen aus entsprechenden Selbstvertretungseinrichtungen. Ich vermute schwer, dass das nicht der Fall sein wird, aber das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ich führe noch ein paar ganz wenige Sachen an zur sozialen Fragen, die jetzt über Hartz IV hinausgehen, beziehungsweise andere Aspekte. Das mache ich aber jetzt ganz kurz und schnell. Was natürlich positiv zu erwähnen ist, ist der Mindestlohn, der auf 12 Euro steigen soll. Momentan beträgt er 9,60 Euro. Davon sind immerhin fast 9 Millionen Arbeitskräfte betroffen. Das ist ja keine ganz geringe Hausnummer. Dagegen muss man auch negativ sagen, es wird an längere Tageshöchstarbeitszeiten gedacht. Die werden erhöht werden. Minijobs werden von 450 auf 520 Euro pro Monat erhöht. Das könnte man sagen, vordergründig hört sich das natürlich positiv an. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass Minijobs sozusagen weiter ausgebaut werden und gewissermaßen attraktiver werden, obwohl sie natürlich ein definitiver Weg in Altersarmut sind. Und da sollte man eigentlich mehr in Richtung mehr normale Beschäftigungsverhältnisse wirken, sofern das in unserer wirtschaftlichen Situation möglich ist. Aber die Minijobs in der Art auszubauen, halte ich jedenfalls für keinen guten Weg. Wie gesagt, Armut im Alter ist dadurch auch vorgezeichnet. Die ist übrigens auch vorgezeichnet bei einem Mindestlohn von 12%. Davor schützt der auch nicht. Das heißt, man wird trotzdem ein Gehalt beziehen, also eine Rente beziehen, die auch nicht über der Grundsicherung im Alter liegt. Oder wenn, dann nur ganz gering. Vielleicht noch ein letzter Punkt, ein positiver, dass das Rentenniveau nicht unter 48% sinken soll und dass es keine Anhebung des Rentenalters gibt. Das ist immer einmal ein positives Moment. Ich denke, da hat sich die SPD vor allem durchgesetzt. Und weil ich schon dabei bin, es ist ja von der FDP eine teilweise Kapitaldeckung der Altersrente gedacht. Und zwar sollen da praktisch Aktien erworben werden. Halte ich für eine ganz dumme Idee, weil die Aktien sind im Moment extrem überbewertet. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ungefähr in dem Moment, in dem das System etabliert ist, kann es zu einem Aktiencrash kommen. Natürlich wird es nicht genau dann kommen, aber jedenfalls ist es in Zeiten einer so starken Überbewertung wirklich eine dumme Idee, ausgerechnet jetzt da mit einem sozialen Projekt einsteigen zu wollen. Das waren schon einige Punkte. Ich würde mal. Okay, ich habe mal. Aber gar nicht, um vom Thema wegzukommen. Ich würde mal die Frage stellen: Also, das klingt, es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen, Dinge, über die man sich ärgern kann, Dinge, die gut sind. Und nicht zuletzt, der SPD hat das Thema ja stark gemacht, wie eine Monstranz, das Thema 12 Euro Mindestlohn und Respekt vor sich hergetragen. Insofern könnte man sagen: Ja, ist doch genau das, was man von einer sozialliberalen Koalition hätte erwarten können. Oder ist es anders? Ist es irgendwo auch so, dass Erwartungen enttäuscht sein könnten, weil man durch die Beteiligung der Grünen an der Regierung ja doch eigentlich auch was anderes hätte erwarten können? Fragezeichen in die Runde. Ja, schwere Frage jetzt. Also wie gesagt, diese Stärkung der Minijobs halte ich, wie gesagt, immer noch für eine ganz dumme Idee. Und zum Beispiel die Verlängerung der Tageshöchstarbeitszeiten, das ist natürlich ein ganz klarer FDP-Stempel. Insofern hätte ich mir schon mehr erhofft. Meine Frage zielte mehr auf das, hätte man von Seiten der Grünen als Gegengewicht mehr erwarten können? Fritz, du hattest gerade, wolltest du. Ja, dann. Ja, du bist noch stumm aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund hört man dich gerade nicht. Haut die Technik wieder rein. Immer noch. Mag wer anders in der Zeit. Naja, dann springe ich mal ganz kurz ein und sage, Also dieses Moment, was Fritz ja auch benannt hat, und Fritz ist übrigens Ernst Lohr, für alle, die es hier, die hier mithören und es nicht wissen. Also was dieses Moment, dass die Grünen sozusagen ein anderes Segment der Mittelschicht sind und dass da deswegen die Sensibilität für das Soziale auch nicht unbedingt parteiübergreifend ausgeprägt ist, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Das heißt, das Soziale ist bei den Grünen nicht unbedingt das Hauptthema. Aber weiß ich nicht, kann man dich inzwischen wieder hören? Nee, leider nicht. Weil es da immerhin Anstrengungen gibt in der letzten Zeit, wahrzunehmen, das zu verbessern. Also zum Beispiel, dass der langjährige Verdi-Vorsitzende Frank Sierske jetzt im Bundestag sitzt für die Grünen. Finde ich erstmal gut und ist sicher auch der Anstrengung gedacht, diese soziale Seite mehr rauszuarbeiten, aber es reicht halt noch nicht, klar. Also ein bisschen was hat sich getan, sehe ich auch so wie du, Lothar, sicherlich auch aufgrund der Kritik, die es da gab an dieser eigentlich relativen Indifferenz gegenüber der sozialen Frage. Man findet da ja auch einiges in dem Wahlprogramm und sie haben ja auch das mit der Kindergrundsicherung, das war ja auch so ein Slogan, der sogar auf den Wahlplakaten der Grünen war. Also ich sehe da schon ein bisschen was, dass sich da auch bei den Grünen ein bisschen was verändert hat. Und insofern sind auch aus Forderungen wie der Mindestlohn, 12 Euro war ja auch bei den Grünen eine Forderung. Also insofern waren sie sich da einig mit der SPD. Was natürlich von keiner Partei in Frage gestellt wird, ist das, was du betont hast, Peter, das ist dieses Leistungsprinzip. Ja, also das soziale Unterstützung, ja, aber bitteschön nur gegen die Gegenleistung, also individuelles, man muss sich anstrengen, man muss sich fortbilden, man muss Arbeit suchen, ja, das wird jetzt ein bisschen abgepuffert, das ist gut, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Aber das, was der Terminus Bürgergeld nahelegt, ja, was ja, das ist natürlich kein Bürgergeld. Also Bürgergeld legt ja nahe sowas wie Grundeinkommen. Ja, also es ist zwar nicht das Gleiche, aber es spielt ja darauf an. Also, und zwar bedingungslos. Grundeinkommen soll ja, wenn es den Namen verdient, bedingungslos sein. Das heißt eben nicht zur Leistung verpflichten. Genau, in dem Sinne wurde es ja von der FDP auch verwendet und insofern ist das also in der Vergangenheit auch schon mal von der FDP verwendet, in dem Sinne, den du gerade geschildert hast. Und insofern ist es natürlich definitiv ein Etikettenschwindel. Natürlich, ist kooptiert worden und ich meine, da gibt es ja auch eine lange Vorgeschichte bei den Liberalen, Bürgergeld und dafür alle anderen Sozialleistungen streichen. Das ist ja so die Grundidee, die schon bei Milton Friedman und so vorhanden ist. Also sie haben sich quasi jetzt auf diesen Terminus geeinigt, haben ein paar Verbesserungen gebracht, aber dieses Grundprinzip, es muss Leistung demonstriert werden, ja, nachgewiesen werden, das ist natürlich nicht ausgehebelt. Leider ist immer noch nichts zu hören. Schade. Mikrofon rausziehen und wieder reinstecken. Das ist ja spontaner technischer Support ansonsten. Ja, das Dumme ist ja, dass Ernst Lohr eigentlich auch noch mit seinem Statement dran ist. So richtig. Ist jetzt richtig schlecht. Und? Nee, noch nicht zu hören. Naja. Tja, schau mal, ob ein. Ach, so ein Mist. Ich hätte noch einen Punkt, den ich vielleicht zur Überbrückung einspeisen könnte, wenn gewünscht. Und zwar. Was ja auch die ganze Zeit im Raum steht und auch diskutiert wurde, ist ja die Finanzierungsfrage. Also für die Projekte, die man vorhat, ist ja eigentlich auch jede Menge Geld nötig. Und da die FDP hier schwer auf der Bremse steht, weil sie weder für mehr Verschuldung ist, noch für eine Substanzbesteuerung, beziehungsweise überhaupt gegen jede Erhöhung von Steuern ist und sich damit auch durchgesetzt hat, sogar noch bevor überhaupt Koalitionsverhandlungen aufgenommen wurden, auch schon durchgesetzt hat, gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, wie man die Vorhaben finanzieren kann. Zum einen ist im kommenden Jahr die Schuldenbremse noch ausgesetzt, weil wir ja noch in einer Krisensituation sind, also Corona. Da wird selbst von renommierten von renommierten Wirtschaftsforschungsinstituten, wie zum Beispiel auch vom eher konservativen IFO-Institut, der Vorschlag gemacht, dass das ausgenutzt werden sollte, um nochmal kräftig Schulden zu machen, damit man überhaupt sozusagen ein Kissen, ein Finanzkissen für die Vorhaben hat. Die andere Möglichkeit ist, mit Sonderhaushalten zu arbeiten. Das heißt, dass man sozusagen gewisse Institutionen hat, die Schulden machen können, die aber nicht auf den Bundeshaushalt angerechnet werden können. Und da gibt es vor allem drei. Das wäre zum einen die Bahn AG. Das wollte ich eigentlich eben schon mal einspeisen, als wir beim Thema Verkehrspolitik waren. Da kann man dann nämlich sagen, man hat mit der Bahn AG gewissermaßen zumindest auf dem Sektor die Möglichkeit, da wirklich auch Geld sozusagen in die Hand zu nehmen, weil die Bahn AG sich verschulden kann, ohne dass das auf den Bundeshaushalt angerechnet wird. Eine andere Möglichkeit wäre die KfW-Förderbank, die man auch für bestimmte Projekte aktivieren kann. Und dann gibt es die Bundesanstalt für Immobilien, die man auch hinzuziehen könnte. Und insofern könnte man dieser Regierung eigentlich nur raten, nutzt diese Sonderhaushalte aus, sonst werdet ihr nämlich gar nicht mehr noch Geld für eure ganzen Projekte haben.